Ich komme gerade rum aus Spanien. Ich will zu Bilbao auch noch nach Katalonien. Ich muss hier so und das nicht mehr schön. An dem Land von den Kastanien. Und zu Toledo ohne Zweifel. Da wo ich schlöche, ich in Kohlen heere Pfeifen. Und mal Kasar so sich gepickt. Welle Schunden der geflickt. In Asiendo, Rete Franco, den so King do sitzt um Dach. Guck die Spektive auf Flucht Carambo, als et Mädchen das de Victor. Mede Franco, Evo Blanco, mat da ganz Artillerie. Hier kommt net von en andere Fee, ech de Victor war da geht. Drop komm ich nach Barcelona, da go mit Steere da noch ins Cartena. So mit Freund Cavallero, dicto Gimo Landa Vena. Ich hab mir gurne bloße Leben, ich ist Signori, dass die Hüge brüllt mit Leben. Sie hat geklappt der ganzen Tour, haben ich war denn um die Schuhe. Mit der Steuer, den hat sie ja, nicht so direkt mal singen, ha. Gehst du wäsch, du nasste Spido, gesetzt du nicht, es in der Victor. An die Knie, sich verdrehen, an der Steuer war kaputt.